2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Am Morgen war ich noch der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Ich hatte eine Green Card gewonnen und wollte auswandern. Nach Island. Der einzige Ort auf der Welt, wo es 2050 Energie in Hülle und Fülle gab. Senja, ich bin mir sicher, unser Wagen ist da drin. Der ist hier in dem Schuppen. Ich hatte die Chance erhalten, mit dem Polizeikurier Siegfried von Frankfurt oder nach Berlin zu fahren. Aus Mitleid hatten wir einen Anhalter mitgenommen, Martin. Doch das war ein Fehler, denn dieser miese Typ hatte die erste Gelegenheit genutzt, um uns den Wagen zu klauen. Du musst aufpassen, Siegfried. Ich traue dem Typen alles zu, selbst dass er dich umbringt. Pass auf, warte. Warte hier auf mich. Dank eines Peilsenders, der in das Auto eingebaut war, hatten wir ihn aufgespürt. Es gab kein Vertun. Unser Biodiesel stand hier in einem verlassenen Schuppen kurz vor Berlin. Siegfried schlich um den Schuppen, schlug eine Fensterscheibe ein und kletterte hinein. Ich wartete gespannt draußen vor der Tür und hörte ihn fluchen. Scheiße! Doch erst als er die Tür von innen öffnete, verstand ich warum. Das Auto ist weg. Senja, jetzt ist alles vorbei. Den Sender ausgebaut, die Ratte. So ein Arschloch. Siegfried sank im leeren Schuppen frustriert und verzweifelt zu Boden. Gott, ich bin so ein Versager. Ich bin so ein Totalversager. Ey Mann, du bist doch nicht allein schuld an der ganzen Misere. Allerdings kann man wohl sagen, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine die Regierung. Die sind die wahren Schuldigen. Die haben uns in diese Katastrophe geführt. So einfach kannst du es hier nicht machen. Wir sind alle irgendwie schuld. Ja, aber wieso denn? Wer hat denn die Atomkraftwerke abgeschaltet? Hast du 2035 völlig vergessen? Brasilien, 100.000 Tote beim Atomunfall? Und von Langzeitschäden ganz zu schweigen? Ja, aber Kohle. Man hätte doch zum Beispiel Kohle fördern können. Aber nein, da sind irgendwelche Umweltheinis und die müssen Robben, Pinguine und Eisbären retten. Was für Eisbären? Was für Robben? Was für Pinguine? Senja, was glaubst du eigentlich, warum halb Holland im Meer versunken ist? Globale Erwärmung, das kann doch nicht spurlos an dir vorübergegangen sein. Siegfried hatte wie so oft recht. Und er hatte Ahnung. Mehr als ich jedenfalls. Aber das war, naja, nicht so furchtbar schwer, wie ich heute eingestehen muss. Spätestens seit der Jahrhundertwende hätte allen bekannt sein müssen, Öl, Kohle, Gas, Uran, das ist eine Sackgasse. Alles, was endlich ist, ist irgendwann aufgebraucht, ist doch klar. Und was hätte man machen können? Du meinst, man hätte aus ganz Deutschland so eine riesige Energiemixzone machen können? Warum nicht? Es war utopisch. Das hat niemand probiert. Weil es nicht ging. Vielleicht war es nur Feigheit. Feigheit war das Stichwort, das Siegfried in die Wirklichkeit zurückkatapultierte. Er warf mir sein Handy zu. Denn eines war er gewiss nicht. Feige. Los, ruf die Bullen an, die schicken dir vielleicht einen Ersatzwagen und dann schaffst du dein Schiff noch nach Island. Für Siegfried stand weit mehr auf dem Spiel als für mich. Denn er war nicht der erfahrene Polizist, als der er sich mir vorgestellt hatte. Er war ein Hochstapler. Seine ganze Vita war erstunken und erlogen. Los, ruf sie an. Ich bin dir nicht böse. Es ist okay, wenn du es machst. Ich hab's nicht anders verdient. Denk an Berlin. Eine ganze Stadt muss leiden wegen mir Idioten. Das kann doch nicht sein. Eine ganze Stadt und ich bin schuld. Siegfried hatte den Auftrag erhalten, ein mikroelektronisches Steuerelement nach Berlin zu transportieren. Ohne dieses Ersatzteil konnte in Berlin das lebenswichtige Kohlekraftwerk nicht wieder in Gang gesetzt werden. Damit fuhr jetzt Martin spazieren. Siegfried hatte versagt. Aber ich konnte ihm nicht mehr helfen. Und warum hätte ich auch wegen einem Hochstapler wie ihm auf Island verzichten sollen? Polizeizentrale Frankfurt-Oder, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist die Polizei, hallo, wer spricht da? Ich habe es nicht über das Herz gebracht, die Bullen zu informieren. Ich konnte mir nicht erklären, warum. Aber ich weiß heute, dass es richtig war. Siegfried und ich machten es uns also in Martins improvisierter Bude gemütlich. Immerhin hatte der Autodieb genug Feuerholz gebunkert. Das werde ich dir nie vergessen, Senja, wirklich nie. Und ich dachte immer, du magst mich nicht. Bild dir bloß nichts darauf ein. Trotzdem, Senja, ich hab's vermasselt. Ich muss mich stellen, sonst kann ich mich nie wieder im Spiegel angucken. Ich weiß was. Ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, wie du halbwegs glimpflich aus der Nummer rauskommst. Wir müssen es irgendwie schaffen. Du musst irgendwie trotzdem deine Mission erfüllen. Wenn ich irgendeine klitzekleine Chance sehen würde, wie ich das machen soll, dann würde ich es machen. Dann sag mir, wie es geht. Noch hatte ich nicht die leiseste Idee. Dabei lag die Lösung so nah. Denn später am Abend fanden wir den Anrufbeantworter auf Martins unordentlichem Schreibtisch und erfuhren so interessante Neuigkeiten. Martin, du Wichser, ich erwarte dich morgen Punkt 16 Uhr in der Venusbar in Berlin. Und wenn du nicht kommst oder mich angelogen hast, dann verfütter ich deine Eier an meinen Hund, ist das klar? Siegfried und ich sahen uns perplex an. Das Spiel war noch nicht vorbei. Wir werden den Mistkerl abpassen. Ja, genau. Wir nehmen ihm diesen Mikrochip wieder ab. Ich erinnerte mich an einen Bauernhof, an dem wir vor kurzem vorbeigekommen waren. Er sah recht wohlhabend aus, war top in Schuss und hatte Solaranlagen auf dem Dach. Vielleicht hatten die auch einen Wagen, den wir konfiszieren konnten. Voller Hoffnung machten wir uns auf den Weg. Es war nur ein Strohhalm, klar, aber wir wollten ihn ergreifen.